Sie hörten Chronik einer angekündigten Krise, wie ein Virus die Welt verändern konnte, von Paul Schreier, gelesen von Klaus B. Wolf. Das Buch erschien 2020 im Westend Verlag.